haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Stein der Weisen. In meinem Büro war es kalt und draußen noch eine Runde kälter. Es gab also keinen Grund, mein Büro zu verlassen. Es gibt Leute, die kämpfen mit Vitaminen und Abhärtungen gegen Erkältungen. Ich zog es vor, einfach die Tür zuzulassen und keine unangemeldeten Besucher hereinzubeten. Frau Glauser zählte zu den angemeldeten Besuchern. Sie sah mich treuherzig an und setzte sich. Mir wurde ein Stein gestohlen. Sehr schön. Was finden Sie denn daran schön? Wer Edelsteine und andere Klunker hat, hat auch genug Geld, um danach zu suchen, wenn sie abhanden kommen. Handelt es sich um ein teures Familienerbstück? Nein, der Stein hat eher einen ideellen Wert. Wenn das so ist, sollten Sie vielleicht einen Kollegen bemühen. Ich persönlich habe schon vor einigen Jahren festgestellt, dass man ideelle Werte nicht essen kann und saufen, schon gar nicht. Ich bezahle Ihnen so viel Sie wollen, wenn Sie den Stein finden. Er ist nämlich sehr, sehr wichtig für mich. Na, dann legen Sie mal los. Wie sieht der Stein aus? Haben Sie noch nie einen Stein gesehen? Doch, aber nicht den Stein, den Sie suchen. Tja, wie soll ich es ausdrücken? Der Stein ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Stein. Wenigstens für all jene, die nicht wissen, was es mit dem Stein auf sich hat. Deshalb ist es ja auch so seltsam, dass er mir gestohlen wurde. Was hat es denn mit dem Stein auf sich? Es ist der Stein der Weisen. Toll! Und der ist versehentlich bei Ihnen gelandet. Ich habe ihn von einem alten, weisen Mann geschenkt erhalten. Er hat gesagt, dass der Stein der Weisen mein Leben entscheidend beeinflussen werde. Und? Hat er das? Ja. Er stand zuerst bei mir im Wohnzimmer. Mein Mann ist einmal in der Nacht über ihn gestolpert und hat sich das Genick gebrochen. Der Stein wollte mir offenbar sagen, dass ich den falschen Mann geheiratet habe. Und danach haben Sie immer nur den Stein befragt, mit welchem Mann Sie es treiben sollen? Nein, aber seit ich den Stein besitze, bin ich viel ausgeglichener. Was doch so ein Stück tote Materie alles bewirken kann. Das ist keine tote Materie. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Stein lebt. So wie alles lebt. Auch dieser Planet, auf dem wir leben, ist ein Lebewesen. Nun kommen Sie mir nicht mit Lovelocks Gaia-Theorie. Wir sind hier schließlich nicht auf der Volkshochschule. Aber Sie müssen begreifen, was es heißt, diesen Stein zu besitzen. Er ist der Schlüssel zu Erfolg, Weisheit und Liebe. Toll. Mit dem Schlüssel würde ich auch gerne ein paar Türen öffnen. Aber wenn er einem gestohlen wird, dann ist das ganz, ganz schlimm. Man sagt, dass man dann den Verstand verliert. Und in diesem Stadium befinden Sie sich momentan? Bitte nicht frech werden. Sie sagten doch, dass Ihnen der Stein gestohlen worden ist. Allerdings. Finden Sie ihn, sonst verliere ich den Verstand. Die Frau hatte zwar nicht sehr viel zu verlieren, aber wie die meisten Menschen klammerte sie sich an das kleine bisschen etwas, das sie besaß. Ich nahm es ihr nicht übel. Als sie ging, fiel mein Blick auf eine Schlagzeile in der Zeitung. Da war die Rede von einer bedeutenden Ausgrabung in unserer Stadt. Und unter einem Foto stand der Name eines Archäologen. Ich besuchte den Mann. Schließlich hatte dieser täglich mit irgendwelchen Steinen zu tun. Wieso kommt sie ausgerechnet auf mich? Ihr Beruf ist es doch, im Boden herumzuwühlen und nach alten Knochen und Steinen zu graben. Unsinn. Das hier ist nur ein Teil unserer Arbeit. Zugegeben, der spannendere Teil. Das Auffinden von archäologisch wertvollen Materialien ist etwas Außergewöhnliches. Und diese Knochen hier stammen von den Römern. Das ist Geschichte. Wir sind hier auf etwas ganz Spezielles gestoßen, etwas Außergewöhnliches. Hier in dieser Gegend hatte man noch nie eine römische Grabstätte gefunden. Die Geschichte dieser Stadt muss neu geschrieben werden. Das ist epochal, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und der Stein der Weisen? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nur wenn Sie ein paar Pfund abnehmen. Haben Sie noch nie etwas vom Stein der Weisen gehört? Doch, doch, doch, doch. Das ist eine Redensart wie das Ei des Kolumbus oder so. Sie glauben also nicht, dass es diesen Stein gibt? Ist er Ihnen vielleicht auf den Kopf gefallen? Nein, aber ich kenne eine Frau, die ihn vermisst. Wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, dann dies. Frauen, Maloney, Frauen vermissen immer etwas. Immer. Nein, nein, also einmal vom rein ästhetischen Gesichtspunkt abgesehen. Was spricht eigentlich dagegen, mit einem römischen Skelett glücklich zu werden? Hat es irgendwelche Ansprüche? Vermisst es irgendetwas? Lassen Sie sich das einmal durch den Kopf gehen, Maloney. Langsam aber sicher begann ich die Auffassung einiger Wissenschaftler zu teilen, dass zu viel Ozon nicht nur die Atmungsorgane schädigte. Ich ging zurück in mein Büro und telefonierte ein wenig herum. Schließlich landete ich bei einer Frau Zurfluh, die behauptete, Geistheilerin zu sein. Entspannen Sie sich und füllen Sie bitte diesen Fragebogen aus. Danke, aber ich bin kein Geist. Sehr schön. Humor ist ein gutes Hausmittelchen. Wir wollen aber ganz gesund werden, nicht wahr? Was für Geister stöhnen da eigentlich im Nebenraum? Böse Energien geben böse Töne von sich. Haben Sie sexuelle Probleme? Wer hat die nicht heutzutage? Erst neulich versuchte mir eine dieser Fernsehjournalistinnen klarzumachen, dass die meisten Privatdetektive ihre Klientinnen sexuell missbrauchen. Ja, ja. Dieser Zwang zur Verführung, diese destruktive Energie, die nur erobern will. Ich werde Ihre Magnetfelder polarisieren müssen. Lassen Sie meine Magnetfelder in Ruhe, sonst haue ich Ihnen meinen Kompass um die Ohren. Sagen Sie mir lieber, was es mit dem Stein der Weisen auf sich hat. Sie sind ein Eingeweihter? Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Kuno hat mir gesagt, dass er drauf und dran sei, den Stein zu bekommen. Ein verrückter Kerl, dieser Kuno. Wer zum Teufel ist Kuno? Na, lassen wir doch das Teufelchen aus dem Spiel. Sie reden doch die ganze Zeit über den Stein der Weisen. Er ist voller Magie und Kuno besitzt ihn nun. Ihn und die Magie. Sie gab mir die Adresse dieses Kunos. Ich ging hin. Doch was ich da traf, erinnerte eher an einen ganz gewöhnlichen Stein als an einen Weisen. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erschlagen worden. Ist das nun etwa der Weisheit letzter Schluss? Wie bitte? Zitieren Sie wieder Dichter, Maloney. Mit was wurde denn dieser Kuno erschlagen? Sie kennen den Mann? Vielleicht Ihr Klient? Sie wollen es mir nicht verraten. Egal, Maloney. Etwas bereitet mir wesentlich mehr Kopfzerbrechen. Der Mann wurde mit einem Stein erschlagen. Da liegt er. Der Täter muss den Stein mitgebracht haben. Denn wer hat schon Steine in der Wohnung? Oder ist das vielleicht einer dieser Grünen, die allergisch auf Pflanzen sind? Ich ließ ihn weiter rätseln und stand ein wenig in der Wohnung herum. Nach einer Weile ging ich in eine Telefonkabine und rief meine Klientin an. Sie freute sich über den Umstand, dass ihr Stein wieder aufgetaucht war. Und es schien ihr nicht viel auszumachen, dass an dem Stein eine Menge Blut klebte. Ich hatte mich so gut es ging in der Wohnung umgesehen. Außer einigen seltsamen Tonfiguren deutete nichts darauf hin, dass dieser Kuno mit irgendwelchem Hokuspokus zu tun hatte. Der Polizist verriet mir noch einige Einzelheiten. Die unbekannte Täterschaft ist offensichtlich nicht in die Wohnung eingedrungen. Entweder stand die Tür offen oder der Tote hat den oder die Mörder reingelassen. Und weshalb sollte er das tun? Würden Sie jemanden reinlassen, der mit einem großen Stein in der Hand an der Tür klingelt? Auch dafür muss es eine Erklärung geben, Maloney. Auch dafür. Na, dann suchen Sie mal schön. Was will eigentlich die Frau da hinten? Was für eine Frau? Da hinten! Sie steht nur da und schweigt. Ist das die Freundin des Toten? Es war nicht die Freundin, es war meine Klientin. Sie stand tatsächlich herum und schaute den Polizisten bei der Arbeit zu. Sie machte einen gelangweilten Eindruck. Doch das sollte täuschen. Ich sprach sie an. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit meiner Wenigkeit. Das dachte ich wenigstens. Man soll ja über Tote nichts Schlechtes sagen, aber dieser Scheißkerl hat mir den Stein gestohlen. Sind Sie da ganz sicher? Er wurde damit erschlagen. Alles andere ist unklar. Ist es überhaupt Ihr Stein? Er sieht doch aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Das ist der Stein und wie er es ist. Ich spüre es. Ich spüre es in jeder Zelle meines Körpers. Hier, fassen Sie mich an. Spüren Sie, wie meine Haut zittert? Doch, das fühlt sich ganz erstaunlich an. Sind Sie immer so erregt, wenn ein Stein in der Nähe ist? Ach, Sie verstehen das einfach nicht. Dieser Stein pulsiert. Er sendet Wellen aus und diese Wellen durchfluten meinen Körper. Das ist aufregender als Sex. Unbeschreiblich. Bevor sie sich noch ganz diesen Wellen hingab und mich mit in den Strudel zog, ging ich einige Schritte zurück und landete wieder bei dem Polizisten. Er machte sich Notizen und sah dabei aus, als müsse er ein ganz besonders schwieriges Diktat zu Papier bringen. Hinterkopf beinahe vollständig zertrümmert. Täter muss Blutspuren an der Kleidung haben. Was führen Sie denn für einen unappetitlichen Monolog? Da. Sehen Sie, Maloney, schon wieder diese Frau. Was will die? Die wartet nur darauf, dass die Mordwaffe freigegeben wird. Sie glaubt, dass der Stein ihr gehört. Das ist ein Beweisstück, Maloney. Der Stein gehört der Frau? Hat sie ein Alibi? Ich weiß es nicht, aber als Täterin kommt sie nicht in Frage. Völlig harmlos. Harmlos, sagen Sie? Und was ist das? Sie haut ab, Maloney! Mit dem Stein! Tatsächlich war meine Klientin mit dem Stein abgehauen. Ich gab mir keine Mühe, ihr zu folgen, denn sie war mindestens ein Jahr jünger und 100-mal fanatischer als ich. Und Fanatiker sind zwar unmögliche Menschen, aber sie haben Ausdauer. Ich ging wieder zurück in die Wohnung des Toten. Doch ich fand keine Ruhe. Ein junger Mann erschien. Weber ist mein Name. Man hat mich benachrichtigt. Ich war Kunos einziger Freund. Kuno war ein Einzelgänger. Schrecklich, dieser Tod. Hatte Ihr Freund mit Hokus Pokus zu tun? Wie bitte? Kuno war kein Zauberer, wenn Sie das meinen. Das meine ich nicht. Hat er Ihnen vom Stein der Weisen erzählt? Allerdings, Kuno glaubte an Geheimwissenschaften. Er glaubte tatsächlich, dass es diesen magischen Stein gibt. Er hat sehr viel Material gesammelt. Er wollte auch Bücher schreiben. Was denn? Noch einer, der Bücher schreiben will? Wann endlich werden die Bäume all die Literaten erschlagen, deren wegen sie gefällt werden? Kunos Buch wäre voll eingeschlagen. Reitet ein wenig auf dieser Welle mit, die zurzeit in ist. Geister und so. Hören Sie bloß auf damit. Kennen Sie Frau Zurfloh, die Geistheilerin? Na klar, das war einmal Kunos Geliebte. So aus der Nähe betrachtet gar nicht mal so übel. Nicht gerade neuestes Baujahr, aber dafür mit erstklassigem Zubehör. Ihnen ist wohl ein Viertakter über die Libido gebrummt. Wollte Ihr Freund ein Buch über die Geistheilerin schreiben? Schon möglich. Kuno hat mir nie erzählt, um was es genau ging in dem Buch. Er sagte nur, es sei voll im Trend. Aber vielleicht hat Kuno auch nur geblufft und keine einzige Zeile geschrieben. Auch das würde zu ihm passen. Ich ließ den Mann stehen und besuchte die Geistheilerin. Ich traf aber keinen Geist, sondern meine Klientin. Und das war alles andere als heilsam. Denn meine Klientin war doch nicht ganz allein. Ich war es nicht, Maloney, ich schwöre es. Ist die Geistheilerin tot? Ja, ich kam her und sie war tot. Die Wohnung war offen, ich ging einfach rein. Das war ein Fehler, ich weiß, aber ich war es nicht. Nie würde ich so etwas tun. Und der Stein? Klebt jetzt auch noch das Blut dieser Frau dran? Nein, hier ist der Stein. Ich wollte bloß mit dir reden. Man darf den Stein nur mit einer ganz bestimmten Essenz reinigen. Sie hätte es gewusst. Und jetzt ist sie tot. Spüren Sie es, Maloney? In diesem Raum schwebt Dämonisches. Ich gab mir Mühe zu spüren, spürte aber nur meinen Magen, der knurrte. Wenig später kam die Polizei. Meine Klientin wurde mit aufs Präsidium genommen, während die Geistheilerin in der Leichenhalle landete. Ich kramte in meine Jackentasche und fand den kleinen Flachmann. Während bei anderen Leuten eine Erkältung im Anzug ist, gibt es bei mir immer mal wieder einen edlen Tropfen zu finden. Und das ist gut so. Sie hätten mir gleich sagen können, dass diese Frau Glauser Ihre Klientin ist. Dann hätte ich Sie auf der Stelle verhaftet. Und die Geistheilerin würde noch leben. Erzählen Sie keinen Unsinn. Ohne mich wüssten Sie nicht einmal, dass diese Frau Zurfloh tot ist. Im Übrigen glaube ich nicht, dass Frau Glauser diesen jungen Mann erschlagen hat. Und wieso nicht? Das Motiv. Sie hatte kein Motiv. Sie vergessen den Stein, Maloney. Sie ging davon aus, dass der Mann ihr den Stein gestohlen hatte. Und dann ging sie zu ihm und erschlug ihn mit genau diesem Stein. Sie sind wohl als Kind zu oft von der Schaukel gefallen. Diese Frau Glauser wird die beiden Morde schon noch gestehen. Keine Angst, Maloney. Der Stein der Weisen, das ist doch Quatsch. Diese Frau ist doch mit Sugar ausgerastet. Da erstaunt mich überhaupt nichts mehr. Ich ging noch einmal in die Wohnung des toten Kuno. Sein Freund war da und sortierte einige Papiere. Ich setzte mich zu ihm und sah mir den Berg Papier etwas genauer an. Ich hätte nie geglaubt, dass Kuno tatsächlich so viel zu Papier gebracht hat. Das ist ja schon beinahe ein vollständiges Buch. Über die Geistheilerin? Ja, hier, sehen Sie. Interessant. Fernheilen mit Telefax. Neue Wege in der Heilkunst. Ist das der Titel? Ja, einer von vielen. Kuno konnte sich offenbar nicht für einen entscheiden. Hier hat es noch einen anderen. Magnetismus und Seele oder die Polarität des Ganzen. Klingt wie ein Management-Seminar für Anfänger und Leute, die noch immer glauben, dass man führen lernen kann. Erkennen Sie im Übrigen den Unterschied zwischen einem Manager und einem Gefangenen? Nein. Der Gefangene wird bei guter Führung entlassen. Der Manager befördert. Hier, das ist noch ein Titel. Nein. Seltsam. Wie kommt der denn hierher? Zeigen Sie mal her. Die seltsamen Machenschaften des Bruno Kalberer. Ist das nicht dieser berühmte Archäologe? Keine Ahnung. Kuno hat mir nie etwas von ihm erzählt. Moment mal. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es gibt einen Archäologen, der gleichzeitig Präsident eines Vereines ist, der sich zum Ziel gesetzt hat, alles Übersinnliche als Hokuspokus zu entlarven. Keine schlechte Idee. Hatte Kuno etwas mit diesem Verein zu tun? Na klar, Kuno glaubte an magische Kräfte und er wollte mit dem Buch über diese Geistheilerin Beweise liefern. Dieser Verein hat ihm bereits angedroht, dass er der Scharlatanerie überführt werden wird. Kuno hat das aber kalt gelassen. Vielleicht, weil er längst Material gesammelt hatte, mit dem er diesen Präsidenten namens Kalberer hätte in die Pfanne hauen können. Schon möglich. Ich habe übrigens noch ein paar Fotos gefunden. Nicht sehr gelungen. Sie haben nichts mit dem Geistheilbuch zu tun. Vielleicht können Sie etwas damit anfangen. Und wie ich das konnte. Auf den Fotos sah man den Archäologen, wie er mitten in der Nacht eine ganz spezielle Grabung machte. Die Fotoserie war sehr aufschlussreich. Ich besuchte Herrn Kalberer, der gerade wieder in einer Grube herumstocherte und nach alten Knochen suchte. Suchen Sie noch immer den Stein der Weisen? Nein, nein, wir haben ihn gefunden. Ihr Pech, Kalberer. Wieso mein Pech? Sie hatten den Stein in der Hand und haben es nicht einmal bemerkt. Ich? Was soll das? Mich interessiert dieser Stein nicht. Sie haben diesen Kuno mit dem Stein der Weisen erschlagen. Wie bitte? Hier. Ich habe da ein paar hübsche Fotos. Kuno hat sie fotografiert, als sie dabei waren, ein paar Knochen zu vergraben. Erkennen Sie die Stelle? Das da hinten ist die Kirche. Ihre sensationelle Entdeckung wurde von Ihnen inszeniert. Sie haben davon erfahren und fürchteten um Ihre Reputation. Deshalb haben Sie Kuno umgebracht. Schon gut, schon gut. Ich kapituliere. Ich habe jahrelang Material gesammelt gegen diese Geistheilerin. Sie bescheißt die Leute. Eines Tages erschien dann dieser Kuno und verlangte, dass ich ein Vorwort schreibe für sein Buch. Ich dachte, der Kerl habe nicht alle Tassen im Schrank. Aber er zeigte mir die Fotos, die er von mir gemacht hatte. Verstehen Sie das? Er wollte, dass ich etwas Positives über diese Geistheilerin in seinem Buch schreibe. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ihn töten. Und dann auch gleich noch die Geistheilerin. Ich entdeckte in seiner Wohnung ein Manuskript, in dem er meine Manipulationen verarbeitet hatte. Daraus war auch ersichtlich, dass die Geistheilerin von meinen Manipulationen wusste. Sie haben 2 Morde begangen und das alles nur wegen ein paar Knochen und ein wenig Ruhm? Verstehen Sie doch, Maloney, ich wollte nicht länger eine graue Maus sein, von den Frauen übersehen, von den Männern bemitleidet. Ich wollte auch einmal im Mittelpunkt stehen. Er stand danach noch eine Weile im Mittelpunkt, bis er im Knast verschwand und wieder zur grauen Maus wurde. Meine Klientin besuchte mich ein paar Wochen später. Sie hatte wieder ein Problem mit dem Stein. Ich habe den Stein der Weisen verloren. Interessant. Und ich soll ihn jetzt für Sie suchen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass ein ganz bestimmtes Gasgemisch die Kräfte des Steins intensivieren kann. Sie kriegen wohl nie genug. Ich habe das versucht mit dem Gas. Aber es gab eine Explosion. Dank des Steines habe ich überlebt. Er ist mein Schutzengel. Aber das Haus, in dem ich wohnte, steht nicht mehr. Und der Stein ist jetzt unter all den anderen Steinen begraben. Stein zu Stein. Vielleicht fühlt er sich da am wohlsten. Ich habe Angst, dass ich jetzt den Verstand verliere. Bitte helfen Sie mir bei der Suche nach dem Stein. Ich hatte nichts Gescheiteres zu tun und half ihr ein wenig. Es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Ich fand eine Menge Steine und alle sahen sehr weise aus. Aber meine Klientin schüttelte nur ständig den Kopf. Nach ein paar Tagen gab sie auf. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Es war wieder der falsche. So geht das.